Chester Himes, Lauf, Nigger, Lauf, Kriminalroman. Aus dem Amerikanischen übertragen von Norbert Wölfel. Die Originalausgabe erschien 1966 unter dem Titel Run, Man, Run. Am 28. Dezember war er immer noch nicht wieder nüchtern, im Gegenteil. Er war besoffener als je zuvor. Ein eiskalter, schneidender Wind pfiff die 5. Avenue entlang und ließ seinen Trenchcoat flattern. Fluchend stolperte er die 37. Straße hoch. Der eisige Wind hatte sein hageres, scharf geschnittenes Gesicht rot anlaufen lassen. Seine blassblauen Augen starrten wild in die Gegend. Er sah wirklich zum Fürchten aus. In der 37. Straße fiel ihm auf, dass sich hier etwas verändert hatte, seit er zuletzt vorbeigekommen war. Wie lange das her war, konnte er auch anhand seiner Uhr nicht mehr feststellen. Jetzt zeigte sie jedenfalls 4.38 Uhr. Kein Wunder, dass die Straßen so leer sind, dachte er. Kein Wunder, dass die Straßen so leer sind. Jeder halbwegs vernünftige Mensch liegt jetzt zu Hause im warmen Bett. Möglichst mit einer Frau. Dann wurde ihm klar, dass im Automatenrestaurant Schmidt und Schinkler an der Ecke kein Licht mehr brannte. Vorhin hatte hier noch die Nachtschicht gearbeitet. Nun war alles dunkel. Sofort erwachte in ihm das Misstrauen. Kein Lebenszeichen. Er schlug mit den Fäusten an die Tür. Hey, aufmachen! Hey, aufmachen! Aufmachen! Niemand ließ sich blicken. Schwankend stolperte er um die Ecke zum Lieferanteneingang hinüber. Der Neger und er sahen einander im selben Augenblick. Das gibt Ärger. Der Weiße blieb direkt vor ihm stehen, die Beine gespreizt, leicht schwankend, zog langsam den Revolver unter dem Mantel hervor und zielte auf Lukes Magen. Es war ein 38er Police Special. Hören Sie, Mann, ich will keinen Ärger, nicht. Ich habe kein Geld, nicht, Mister. Das schwöre ich Ihnen. Im Laden ist auch keins nicht. Wenn Sie um 9 Uhr zumachen, dann nehmen Sie immer das Geld Schnauze. Mit. Schnauze! Du weißt genau, was ich will. Vor einer Stunde bist du hier rausgekommen und hast Schmiere gestanden, wie die anderen meinen Wagen geklaut haben. Wagen geklaut? Nee, Sir. Euch Nachtwächter kenne ich. Ihr seid nichts als ein Haufen dreckiger Zuträger und Schmierensteher für die Autodiebe oben aus Harlem. Also, Mister, so hören Sie doch. Bitte rufen Sie die Polizei und melden Sie den Diebstahl. Die werden Ihnen schon sagen, dass wir von der Nachtschicht ehrliche Leute sind. Hier, sieh dir das genau an. Die Polizei ist schon da. Hören Sie, Chef, vielleicht weiß Fat Sam was drüber. Der fegt immer einen Laden und einen Bürgersteig. Vielleicht hat der was gesehen. Wo steckt er? Im Kühlraum, hier durch die Tür. Und dann ist es auf der anderen Seite vom Lager. Vielleicht hier ist die Tür zu. Ich meine, die vom Kühlraum. Ist auf der anderen Seite vom Lager. Vielleicht ist die Tür zu. Ich meine, die vom Kühlraum. Aber er ist sicher drin. Der dicke Schwarze in der blauen Uniform der Nachtschicht fuhr so erschrocken zusammen, dass eins der gefrorenen Hühner von seinem Arm davonsegelte, als hätte es plötzlich wieder Flügel bekommen. Die Augen fielen ihm fast aus dem Kopf. Dann riss er sich zusammen und sagte, Herr im Himmel, müssen Sie mich so erschrecken? Warum bist du denn so schreckhaft? Fragte der Detektiv scharf. Herr im Himmel, müssen Sie mich so erschrecken? Warum bist du denn so schreckhaft? Macht der Gewohnheit. Ich fahre immer zusammen, wenn ich was Schnuckliges am Arm habe und jemand reißt die Tür auf. Du hast, während du den Bürgersteig gefegt hast, zugesehen, wie deine Freunde aus Harlem den Wagen geklaut haben, der gegenüber stand. Hast die Schweine sogar angerufen. War's nicht so, du grissener Hund? Ich kenne keinen Autodieb nicht. Nicht in Harlem und nirgendwo. Ich will dir auch sagen, wie du es gemacht hast. Hast mit dem Besen rumgefummelt und aufgepasst. Solltest Zeichen geben, wenn die Polizei auftaucht. Verstohlen musterte Sam das Gesicht des Weißen. Auf den Backen brannten dunkelrote Flecke. Und eine Haarsträhne hing ihm in die Stirn. Ob die Augen blau oder grau waren, konnte er nicht erkennen. Sie hatten einen rötlichen Schimmer und sahen aus wie glühende Kohlen. Immer mit der Ruhe, Boss. Ich mache eine gute Tasse Kaffee. Eine schöne Tasse Kaffee, so richtig heiß. Und dann denken Sie noch einmal gründlich über die ganze Geschichte nach. Dann werden Sie schon sehen, dass ich mit dem geklauten Auto nichts zu tun habe. Der Detektiv griff unter den Mantel und zog seinen Dienstrevolver. Übertrieben lässig richtete er die Waffe auf Sams dicken Bauch. Wenn ich den erwischt, der mir den Wagen geklaut hat, dann mache ich ihn fertig. Brei mache ich aus dem. Und wenn du was damit zu tun hast, dann wirst du dir selber leid tun. Nehmen Sie sich doch zusammen, Chef. Sie kriegen den Wagen ja schon wieder. Hier, was machen Sie denn da? Sie haben ja noch eine Kanone. Es war ein 32er Revolver mit aufgeschraubtem Schalldämpfer. Sam kam mir größer vor als ein Cowboy-Colt. Das Ding habe ich einem toten Gangster abgenommen. Die Seriennummer ist weggefeilt. Die ballistischen Unterlagen befinden sich bei den abgelegten Akten. Dieser Revolver existiert eigentlich gar nicht mehr. Damit kann ich dich umlegen, dich und den Schweinehund, mit dem du meinen Wagen geklaut hast. Und in der nächsten Kneipe einen heben. Keiner kann mir jemals was beweisen, da man die Waffe nie finden wird. Sie existiert ja gar nicht. Kapiert, Dicker? Ja, was haben Sie denn vor, Chef? Erst schlage ich den Bastard zusammen. Dann trete ich ihm die Zähne in den Hals. Und die Augen bohre ich ihm aus den Höhlen. Dann trete ich ihm den Magen, dass er kotzt wie ein Reiher. Dann schieße ich dem Hund in den Bauch, solange bis die Därme raushängen. Oh Gott, Gott im Himmel! Aber warum, Jesus? Rufen Sie einen Krankenwagen, Boss! Sie haben mich für nichts und wieder nichts über den Haufen geschossen. Zu spät. Es ist nicht zu spät. Geben Sie mir doch eine Chance! Es war ein Unfall. Ein Unfall, nur wird mir das keiner glauben. Ich glaube Sie. Der Detektiv hob die Waffe mit dem Schalldämpfer noch einmal, zielte auf den mit Soße beschmierten Kopf des Negers und drückte ab. Der Revolver hustete. Sam zuckte zusammen und streckte sich. Der Detektiv musste sich übergeben. Angst. Noch nie im Leben hatte er solche Angst gehabt. Angst vor dem Gesetz, auf das er seinen Eid abgelegt hatte. Angst vor dem Gericht, vor das sie ihn stellen würden. Angst vor dem unpersönlich simplen Lauf der Gerechtigkeit. Er hatte ihn doch nicht erschießen wollen. Aber das Loch im Kopf machte einen glatten Mord daraus. Plötzlich hatte er Hunger. Er musste etwas essen, ehe ihm noch einmal übel wurde. Er durchsuchte die Behälter an der Wand und fand ein halbes gebratenes Hähnchen. Gierig begann er zu schlingen. Seine Nerven spannten sich. Sein Verstand arbeitete wieder. Ich muss nur aufräumen, dachte er, den Dreck wegwischen. Na, Chef? Hat Sam nichts über den Wagen gewusst? Ich habe wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Komm vor. Ich heiße Matt Walker. Nenn mich einfach Matt Luke. Angeblich bin ich einer der besten Detektive. Weiß gar nicht, wie mir das passieren konnte. Schön, Sie sind wenigstens ein Gentleman und geben's zu, wenn Sie sich mal geirrt haben. Hör mal zu, Luke. Ich will dir erzählen, was mir heute Abend passiert ist. Was bin ich euch Jungs einfach schuldig? Ich mache also meine Runde um den Times Square. Da kommt ein Betrunkener und behauptet, irgend so eine Nutte hätte ihn ausgenommen. Ich habe sie erwischt, wie sie gerade in die 47. einbiegt. Er hat sie einwandfrei identifiziert. Ich hätte sie einbuchten sollen, aber sie sah nicht übel aus und mir war gerade so. Schlage also vor, wenn sie ihm sein Geld zurückgibt und mich mitnimmt, lasse ich sie laufen. Ich war schon blau. Sonst wäre ich nie auf sowas gekommen. Ich möchte nur was sagen, Luke. Ich habe gerade meine Karriere ruiniert. Aus. Erledigt. Schön. Ich werde auch weiter als Polizist arbeiten, aber es wird nie wieder so sein wie vorher. Kein Stolz mehr da. Ich habe am College studiert, war Captain der Baseballmannschaft, hätte Profi werden können, aber dann musste ich für 2 Jahre zum Militär. Als ich wieder heimkam, war ich eingerostet. Dann bin ich zur Polizei gegangen. Erst 5 Jahre Verkehrspolizei, davon die letzten 3 als Fahrer in einem Streifenwagen. Daneben Abendkurse und Examen für den Kriminaldienst. Mit Auszeichnung. Überdurchschnittliche Schießergebnisse. Seit 2 Jahren arbeite ich im Zivildienst in der Gegend von Times Square. War eine prima Zeit. Sam? Hey, Fat Sam! Hinter der Spülmaschine. Ohne Licht, da sieht er doch nichts. Dann sieh doch nach. Sam! Hey, Sam! Sam, was ist mit dir? Hey, Sam! Du glaubst doch auch nicht, dass es ein Unfall war. Langsam, wie an unsichtbaren Drähten gezogen, wandte Luke den Kopf zur Tür. Tränen ließen seinen Blick verschwimmen. Nur undeutlich sah er den Detektiv dastehen und mit dem Revolver auf ihn zielen. Den Schalldämpfer sah er nicht. Alles, was er erkennen konnte, war das kleine schwarze Loch der Mündung. Er wusste, es muss aus diesem kleinen schwarzen Loch kommen und nichts auf der Welt kann es aufhalten. Es traf ihn genau zwischen den Augen. Say you're looking for someone. Never weak, but always strong. Protect and to defend you, whether you are right. Jimmy sang, während er die Mülltonnen reinigte und sie an der Wand neben dem Lastenaufzug aufstellte. Normalerweise half ihm Luke dabei, während Fat Sam das Frühstück richtete. Er wusste aber, dass Luke mit dem besoffenen Polizisten beschäftigt war und beklagte sich nicht. Luke war mehr oder weniger der Boss, weil er am längsten hier arbeitete. Alle Mülltonnen waren gespült und desinfiziert. Jetzt wollte er rauf und sich von Fat Sam ein gegrilltes Hähnchen geben lassen. Auf halbem Weg, wo die Treppe eine Biegung machte, war ein Absatz. An dieser Stelle blickte er nach oben und sah den Detektiv zum ersten Mal. Walker entblößte seine Zähne, wie ein Hund das Gebiss flinscht. Er hob die Hand mit dem Revolver, sagte aber kein Wort. Jimmy duckte sich instinktiv. Die Kugel riss eine Schramme quer über die linke Seite seines Brustkorbs. Er sah Walkers Gesicht wie durch eine Lupe, jedes Äderchen in den irrglitzernden Augen, jeden Schweißtropfen, der aus den stark vergrößerten Poren quoll, blonden Bartstoppeln und selbst die Amalgamblonden in Walkers ungleichmäßig gelben Zähnen. Das Bild prägte sich unauslöschlich in sein Gedächtnis ein. Greif die Mutterschiene an. Nimm ihm die Kanone ab und hau ihm den Schädel ein. Doch ein anderer Teil seines Verstandes schrie ihm warm zu. Lauf, Nigger, lauf. Die zweite Kugel streifte ihn am Hals. Der Schmerz bohrte sich in seine Wut wie ein blutrotes Brenneisen. Er schlug eine Sicherung durch und setzte Panik vor. Warte! Warte doch, du verdammter schwarzer Hundesohn! Fast gleichzeitig drückte Walker ab. Die Kugel durchschlug den Eimer und traf Jimmy in die Brust, knapp oberhalb des Herzens. Das Metall hatte die Kugel gebremst, sodass sie ihn nicht tötete. Aber sie traf ihn wie eine mächtige Faust und riss ihn von den Beinen. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hey, mach den Dach und Kraft! Lass den Kopf nicht los! In die Nähe rein, ich bin eingebrochen! Du hältst dich raus! Ich ruf die Polizei! Jimmy hörte nichts mehr. Er war schon bewusstlos, bevor er auf den Boden aufschlug. Sergeant Brock von der Mordkommission war kein besonders fantasiebegabter Mensch. Aber Matt Walker war der Bruder seiner Frau. So hatte er darum gebeten, den Fall übernehmen zu dürfen. In der Bar, in der sie beide am Tresen saßen, drängten sie Journalisten, Broadway-Ganoven und hier und da ein Gangster aus Brooklyn mit Gefolge, oder ein Callgirl der oberen Preisklasse auf der Jagd nach Prokuristen der höheren Einkommensklassen. Der glatzköpfige Barmixer hatte ein faltiges Gesicht und einen zynischen Zug um den Mund. Whisky bestellte Walker mit Wasser und ein Salami-Sandwich, Graubrot. Für mich nochmal Zunge auf Schwarzbrot. Brock trank sein Glas leer. Und noch einen Bourbon on the Rocks. Danke, dass du mir den Staatsanwalt vom Leib gehalten hast. Jetzt will ich wissen, warum. Verdammt nochmal. Nachdem sie die beiden toten Nigger gefunden hatten, konnte ich doch nicht gut zugeben, dass ich drin war in dem Laden, oder? Die Armleuchter von der Staatsanwaltschaft sitzen uns ohnehin im Nacken. Die warten doch bloß drauf, einem von uns ein Ding anzuhängen. Klar. War eben Pech. Wie ich von der Hure weg bin, war weit und breit keine Kneipe mehr offen. Ich brauchte einen Kaffee. Ich bin rein, weil ich einen Kaffee wollte. Klar. Natürlich war ich bei der Hure. Natürlich. Ich war besoffen. Ich war so besoffen, dass ich nicht mehr wusste, wo ich war. Ich bin dann rumgelaufen und hab mir meine Karre gesucht. Was glaubst du, warum der schwarze Arbeiter ausgerechnet auf dich gekommen ist? Das ist ja das Pech. Muss mich wiedererkannt haben. Brock blickte geradeaus, kaute wie ein Kamel und schwieg. Ich hab mit seinem Girl rumgespielt. Eine flotte, heiße, braune Biene. Tritt im Big Bass Club auf, oben in Harlem. War er deinen Namen nicht gewusst? Weil sie mich gesagt hat, wie ich heiße, denke ich. Diese Männer kann nur ein Irrer erschossen haben. Auch möglich. Vielleicht auch nicht. Einer von den Toten kann Verbindung zum Heroinring gehabt haben. Der, den ich verletzt gefunden habe, der muss Bescheid wissen. Der kennt den Mann hinter den Kulissen, darauf kannst du Gift nehmen. Aber er hat Angst, Namen zu nennen, weil er dann nämlich selber dran ist. Aber er beschuldigt dich. Ja, macht sich vor Angst in die Hosen. Warum zeigt er auf den ersten, den er sieht? Das war zufällig ich. Klar. Du gehörst auf die Bühne. Du glaubst mir nicht. Na klar glaube ich dir. Du hast eben noch gesagt, er hat dich wegen der Sache mit seinem Mädchen belastet. Ich habe dir nicht alles gesagt. Die Hure hat mir ein paar Scheine geklaut. $200. Bin ich nochmal zurück. Hast du nicht ausgesagt, du wüsstest nicht mehr, wo sie wohnt? Glaubst du denn, ich erzähle denen, wenn ich während der Dienstzeit mal eben mit einer ins Bett steige? Mich dabei auch noch beklauen lasse? Deshalb bin ich doch mit dem Neger gegangen, um nach dem Einbrecher zu sehen. Weil ich ein Alibi brauchte. Nachdem ich die halbe Nacht keinen Dienst gemacht hatte. Für wie lange bist du suspendiert? Für die Dauer der Untersuchung. Okay, Matt. Vielleicht kann ich dir helfen. Hast du deinen Wagen wieder? Mein... Ach so. Ich dachte, du weißt das. Sie haben ihn gefunden in der 34. Praktisch gleich um die Ecke rum. Vermutlich hat ihn jemand für einen kleinen Raubüberfall benutzt. Rücksichtsvoll. Karre wieder in die Gegend zurück, wo er sie geklaut hat. Jimmy war schon fertig angezogen, als der Rechtsanwalt in die Zelle geführt wurde. Hansen stellte sich der junge Mann vor. Er hatte rosige Wangen und sah sehr distanziert aus. Ich gehöre zu der Anwaltsfirma, die Schmidt und Schindler vertritt. Wir haben für ihre Entlassung gesorgt. Sie gaben sich die Hand. Hansen schaute sich neugierig in der Zelle um. Sie sind frei, Jim. Sie fuhren schweigend mit einem Lift nach unten und gelangten über einen schmalen Korridor zum Westausgang. Heilen Sie erst die Verletzung aus. Als sie sich die Hand schüttelten, wich Jimmy plötzlich jeder Blutstropfen aus dem Gesicht. Er wurde aschgrau. Mitten in der Menschenmenge auf dem Bürgersteig entdeckte er plötzlich ein Gesicht, das er nie würde vergessen können. Hansen fuhr herum, folgte dem entsetzten Blick und sah einen Mann auf dem Bürgersteig stehen, der ausgesprochen, ja, gefährlich aussah. Ach, das ist Walker, ja? Der Detektiv. Ja, das ist er. Ich würde an Ihrer Stelle keine solche Angst vor ihm haben. An Ihrer Stelle hätte ich auch keine. Sie will er ja nicht umlegen. Hansen warf ihm einen zweifelnden Blick zu, sagte aber nichts. Dann ging Jimmy rasch davon, ohne noch einmal zu Walker hinüberzusehen. Hansen wartete unschlüssig, aber Walker schien sich gar nicht mehr für den Jungen zu interessieren. Er sah weiter zum Eingang hinauf, als erwarte er jemand. Ein Augenblick später kam ein Mann aus dem Gericht, der auch nach Detektiv aussah. Er rief, hey Matt. Hey Matt! Und lief die Stufen hinab auf Walker zu. Die beiden sprachen kurz miteinander, dann gingen sie in entgegengesetzte Richtung wie Jimmy davon. Er denkt gar nicht mehr an den Jungen, folgerte Hansen und winkte sich ein Taxi herbei. Jimmy hatte den Bus genommen, der den Broadway hinauf am Theaterviertel vorbei Richtung Central Park fährt. An der 145. Straße stieg er aus. Gegenüber war ein Stehrestaurant, in dem überwiegend Farbige verkehrten. Drüben an der Ecke der 149. Straße stand Walker. Die Hände in den Taschen vergraben und starrte ihn teilnahmslos aus seinen schimmernden blauen Augen an. Jimmy drehte sich der Magen um. Er glaubte, sich übergeben zu müssen. Vielleicht ist der Hundesohn übergeschnappt. Vielleicht gehört er zu irgendeiner radikalen, blutdürstigen Rassistengruppe. Aber das hier ist New York. Verdammt nochmal. Drüben in New Jersey, da war auch so ein Verrückter gewesen. Er ging die Straße entlang und schoss mit einem Armeekarabiner Leute nieder, die er noch nie gesehen hatte. Ehe die Polizei ihn entwaffnen konnte, lagen da 13 Tote rum. Kalter Schweiß brach ihm aus. Er zwang sich, in normalem Tempo auf den Eingang des Hauses zuzugehen, in dem er wohnte. Ja? Mr. Hansen? Hier spricht James Johnson. Jimmy. Was ist denn jetzt wieder passiert? Dieser Detektiv, dieser Walker, der verfolgt mich. Er steht unten vorm Haus. Sind Sie sicher, dass es Walker ist? Mr. Hansen, ich habe mich eingeschlossen. Er steht unten vorm Haus. Sie führen mich nicht an der Nase rum? Sir, ich habe mich ganz bestimmt nicht geirrt. Hallo, Mr. Hansen? Ja, hat er Sie bedroht? Er hat mich nicht bedroht. Beim ersten Mal hat er mich auch nicht bedroht. Er hat bloß geschossen. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer. Die Küche war klein und unglaublich schmutzig. Kosmetiksachen, Lockenwickler und angebissene Sandwiches lagen zwischen ungespültem Geschirr herum. Der weiß emaillierte Kühlschrank und der Herd gehörten zur Wohnung. Der Tisch mit den gelben, plastiküberzogenen Stühlen war ihr Eigentum. An einem Ständer, der von der Decke herabhing, baumelten nasse Strümpfe. Die übrige Wäsche lag noch im Ausguss. Linda Lou trug einen alten weinroten Bademantel, in dem sie sich nicht einmal als Leiche hätte blicken lassen können, darunter ein baumwollenes Nachthemd, das sie nur anzog, wenn sie allein schlief. Sie war gerade erst aufgewacht und hatte sich noch nicht einmal richtig gewaschen. Ihr kurzes graues Haar sah wie Draht aus, ihre Augen wirkten unausgeschlafen. Wieder klingelte es, diesmal lang und ausdauernd. Vielleicht der Kassierer vom Zahlenlotto, dachte sie hoffnungsvoll und ging aufmachen. Ich weiß, dass ich entsetzlich aussehe. Aber einen Kuss kannst du mir schon geben. Entschuldigung. Du bist doch nicht aus dem Gefängnis ausgebrochen? Sie haben mich laufen lassen, weil sie endlich darauf gekommen sind, dass ich nicht der Mörder sein kann. Kaffee? Ich mag keinen Kaffee. Ich aber. Es ist eine gefährliche Stadt, ist das. Gefährlich, gleichgültig, zynisch. Du hast Sprüche drauf. Das ist prima aus. Scheiße. Nein, ich mein's ernst. Wenn ich so aussehen täte, hättest du mich schon längst aufs Bett geschmissen. Dieser Scheißkerl von Detektiv. Komm, sei ruhig und trink deinen Kaffee. Aber... Stell dich nicht so entsetzlich blöd an, sonst bringe ich dich selber um. Ich war 3 Tage im Knastkrankenhaus. Ja, und jetzt sitzt du hier. Und der hat mich verfolgt, hat die ganze Zeit vorm Haus gestanden. Ich habe Rechtsanwalt Hansen von Splitter und Schindler angerufen. Ja, Walker war angeblich die ganze Zeit auf dem Polizeirevier. Warum will er dich eigentlich umbringen? Nur weil ich weiß, dass er Fat Sam und Luke ermordet hat. Und der einzige Belastungszeuge. Warum hat er das gemacht? Nur warum? Weil er verrückt ist. Aber Schmidt und Schindler steht doch hinter dir. Ja, weit hinter mir, weit. Er ist ein weißer Polizist und ich ein schwarzer Hilfsarbeiter. Ich würde an deiner Stelle nicht so eine Angst haben. Hat mir heute schon mal jemand gesagt. Ich will euch auch nicht umbringen, ne? Er braucht nur zu warten, bis er mich dann irgendwo allein erwischt und dann schießt er mich über den Haufen. Aber dann wissen Sie doch, dass er es war. Davon habe ich dann leider auch nichts mehr. Der Times Square war hell erleuchtet. Die bunten Leuchtröhren erfüllten Walker mit einem prickelnden Gefühl. All die vielen Menschen, dachte er, alle auf der Suche nach etwas Besonderem, etwas Aufregendem. Mit dir könnte ich schon was machen, was dich aufregt. Aber die Blonde ging weiter, ohne seinen Blick zu erwidern. Sein Wagen stand im Parkverbot. Es war ein langgestrecktes silbergraues Coupé. Dabei fiel ihm wieder Lieutenant Bakers Bemerkung ein. Ganz hübscher Schlitten für einen einfachen Detektiv. Die glaubten doch nicht wirklich, dass man sich sowas vom Gehalt kaufen kann. Sowas kann man nur durch Augenzudrücken finanzieren. Wenn einer unbedingt da auf den Strich gehen will, wo es verboten ist, so ist die Welt nun mal. Er hatte sie nicht gemacht. Er heulte nur mit den Wölfen. Er tat sich selber leid, wenn er nicht rein versehentlich auf den dicken Sam geschossen hätte, dann wäre das alles ziemlich komisch. Weit unten, im Südosten von Manhattan, wo die Häuser kleine Vorgärten haben, hielt er vor einem modernen roten Backsteingebäude. Er fuhr in den geräumigen, leise funktionierenden Lift zum dritten Stock hinauf, schloss die polierte Tür einer Wohnung auf und trat in ein hübsch eingerichtetes Wohnzimmer. Auf einem großen Divan lag eine Frau und verfolgte das Farbfernsehprogramm auf dem in die Bücherwand eingebauten Bildschirm. In den Regalen standen Bücher in französischer und deutscher Sprache. Die Frau trug einen seidenen Herrenmorgenrock und Pumps mit hohen Absätzen. Im sanften Licht der Leselampe wirkte ihre Haut wie matt poliertes Elfenbein. Langes schwarzes Haar hing locker über ihre Schultern wie eine spanische Mantilla. »Was ist denn mit dir los?«, fragte sie zur Begrüßung. »Dein Mund ist wie der Mund eines Fisches.« Sie sprach Schulenglisch mit starkem Akzent. »Eva, du bist eine niedliche Portion«, stellte Walker fest und betrachtete sie mit unverhohlener Gier. »Ich hab den moralischen Loskomm ins Bett.« Ihre grünen Augen lächelten. »Ich bin wieder im Dienst. Hol das Päckchen, das du für mich aufbewahrst.« Es ist nicht zu spät. Du hast gesagt, es ist ein Beweisstück. Du hast es schon mal mitgenommen. Du weißt doch, dass ich Nachtdienst habe. Er trat ins Wohnzimmer hinaus und vertrieb sich die Zeit damit, immer wieder den Dienstrevolver zu ziehen. Dann dauerte es ihm zu lang. Lautlos öffnete er die Tür zum Schlafzimmer und trat ein. Sie stand vornübergebeugt vor dem ungemachten Bett, den Kopf wie lauschend zur Seite geneigt. Ihr Gesicht war kalkweiß, nacktes Entsetzen stand in ihren Augen. Sie begann von Kopf bis Fuß zu zittern. Auf dem Bett, neben dem Packpapier, lag der 32er Revolver. Du hast sie erschossen. Mit dieser Pistole. Revolver? Du hättest nicht nachsehen dürfen. Es tut mir leid, dass du so neugierig warst. Sie wehrte sich nicht. Sie hatte nicht einmal Kraft, die Arme zu heben. Er schlug zu, immer wieder, abwechselnd mit der Handfläche und dem Handrücken. Er schlug wie im Traum. Völlig unbeteiligt sah er ihren Kopf kraftlos hin und her taumeln. Du wirst mich umbringen. Ich will dir doch nicht wehtun. Du musst mich umbringen. Sonst werde ich sagen, dass du diese Männer umgebracht hast. Wenn du das tust, dann werde ich ihnen sagen, dass du eine kommunistische Spionin bist. Bitte, flehte sie, bitte, ich werde nichts sagen. Ich werde nur tun, was du willst. Ich bin nicht sehr tapfer. Sag bitte nicht, dass ich eine Spionin bin. Ich werde dich auch nicht verraten. Das habe ich auch gar nicht befürchtet, sagte er sachlich und warf einen Blick auf seine Uhr. Bis später dann, sagte er. Sie schluchzte nur. Go melt back into the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving. And anyway, I'm not alone. You say you're looking for someone. New York City, Big Bass Club, 125. Straße. Die Atmosphäre war sinnlich und animalisch. Die Platzhirsche bewachten ihren Harem. Jedermann trug ein Messer und die Narben bestanden nach Auseinandersetzungen. Zuhälter, Spieler, Erpresser, Prostituierte. Abgesehen von den Farbigen, die den Aufstieg zum bürgerlichen Mittelstand geschafft hatten, Anwälte, Ärzte, Geschäftsleute, konnten nur sie es sich leisten, die überhöhten Preise zu bezahlen. Ein Harlem-Nachtclub, nicht für neugierige weiße Touristen, sondern für Leute, die hier zu Hause waren. Linda Lou's Auftritt war beendet. Sie erhielt nur wenig Beifall. Es lag nicht daran, dass den Leuten ihr Gesang nicht gefiel. Sie klatschten einfach nicht gern. Walker war einen Augenblick ratlos, als er Jimmy an der Bar sah. Alle Hocker und Wandnischen waren besetzt. Er blieb stehen und merkte, dass er den Durchgang blockierte. Eine Dame will Sie sprechen. Dame? Was für eine Dame? Unsere Sängerin Linda Lou. Na schön. Warum lassen Sie ihn nicht in Ruhe? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie wollen ihn umbringen. Wie kommen Sie denn darauf? Wenn Sie ihn hier anrühren, sind Sie ein toter Mann. Meinen Freunden hier ist es egal, wer Sie sind. Die schneiden ihnen den Hals durch und lassen sie im Rinnstein liegen. So einfach ist das. Sie glauben mir doch, oder? Sie glauben ihm. Warum auch nicht? Sie wäre eine schöne Freundin, wenn Sie ihm nicht glauben würden. Aber haben Sie schon mal überlegt, ob er lügt? Er lügt nicht. Sind Sie sicher? Sehen Sie die Sache doch mal objektiv. Ich bin der Erste, den er gesehen hat, als er wieder zu sich kam. Er macht die Augen auf und behauptet, der hat auf mich geschossen, der war's. Das ist doch absurd. Er war so schwach, dass er kaum gerade ausgucken konnte. Geschweige denn auf Anhieb jemanden erkennen. Sie hätten vorher auf ihn geschossen haben können. Als er niedergeschossen wurde, war ich bei einer Frau. Das weiß die Polizei. Glauben Sie vielleicht, ich könnte frei herumlaufen, wenn er recht hätte? Warum verfolgen Sie ihn dann? Weil ich verhindern will, dass er umgebracht wird. Hören Sie, Linda. Sie sind außer ihm selbst der einzige Mensch, der ihm vielleicht noch helfen kann. Sie müssen den Namen des Mörders aus ihm rauskriegen und mir sagen. Das kann ich nicht. Dann ist es ein Begräbnis. Und was ist, wenn ich Ihnen sage, wer der Täter ist? Dann lege ich ihn um. Er wird immer nur sagen, dass Sie es waren. Dann bringt er sich selber um. Wie soll ich? Wenn Sie den Namen wissen, rufen Sie mich an, Linda. Ihr Freund wird wissen wollen, worüber wir gesprochen haben. Sagen Sie es ihm nicht. Tun Sie auch weiterhin, als ob Sie ihm glaubten. Es war schon fast 6 Uhr früh, als Jimmy aus dem Zimmer stürmte und die Tür hinter sich zuschlug. Walker nahm den Revolver aus der Tasche seines Trenchcoats und hielt ihn locker in der Hand, mit der Mündung nach oben wie ein geübter Schütze, der bereit ist, blitzartig aus jeder Situation zu schießen. 3 Stufen auf einmal nehmend, rannte er hinter Jimmy die Treppe hinauf, verfehlte eine Stufe und stürzte. Er konnte den Fall mit den Händen abbremsen, aber der Revolver knaufschlug hart auf. Jimmy hielt auf dem Treppenabsatz inne und starrte über das Geländer nach unten. Er sah, wie Walker den Lauf der Waffe hob und zielte. Im nächsten Augenblick raste er los. Er hetzte die Treppe hinauf. Er rannte um sein Leben. Als er den 5. Stock erreichte, ging die Tür zum Korridor auf. Ein Farbiger tauchte auf. Mensch, was soll denn das? Ich will ihn nicht sehen. Sie müssen mir helfen. Loslassen. Lass los oder ich schneide die Kugel durch. Bitte. Helfen, helfen. Berauben willst du mich? Ich will dich berauben. Dann lass mich los, du Idiot. Sie müssen mir reinkommen. Reinkommen? So einer bin ich nicht, du schwule Sau. Walker lehnte neben der Tür zum Korridor und fühlte sich enttäuscht und ausgelaugt. Die Tür flog auf, ein Neger taumelte heraus und die Treppe runter. Walker ging langsam hinterher. Im dritten Stock verließ er das Treppenhaus und ging weiter zu Linda Lou's Wohnung. Als sie öffnete, rechnete sie mit Jimmy, nicht mit Walker. Sie trug nichts unter ihrem dünnen Kimono. Sie sind's. Der Schurke des Stücks. Ja, ich bin's, das Ungeheuer. Sie ließ sich aufs Sofa fallen, merkte nicht, dass ihr dabei der Kimono von den glatten, braunen Schenkeln rutschte. Sie hätten sich nicht mit ihm streiten sollen. Er legte Hut und Mantel ab, zog sich den Stuhl heran und begann ganz leicht, ihre Hand zu streicheln. Er hat die ganze Zeit geredet. Machen Sie sich jetzt keine Gedanken darüber. Wir werden schon einen Weg finden, ihm zu helfen. Seine Fingerspitzen wanderten weiter an ihrem Arm entlang. Plötzlich schloss sich seine Hand über ihrer Brust. Sie begann zu zittern wie in einem Krampf. Seine Lippen fanden die ihren in einem wilden Kuss. Sie achtete gar nicht darauf, als er das Schulterhalfter mit dem Dienstrevolver abschnallte. Erst als er nackt vor ihr stand, schien sie ihn wieder zu sehen. Sie sagte nur oh. Ihre Leidenschaft war ungezügelter, wilder als die seine. Ich brauche eine Knarre. Mann, wir haben doch hier keinen Eisenladen, nicht? Das ist hier eine anständige Bar. Wir führen Whisky, Brandy, Tequila, Rum, Wein, Aperitifs, helles und dunkles Bier. Also, was wollen Sie kaufen? Cola. Mann, Sie wollen damit alle Gewaltärger kriegen. Was haben Sie gegen Cola? Das Zeug sollten Sie nicht so früh am Morgen trinken. Macht den Magen kaputt. Was sollte ich denn trinken? Gin. Der beruhigt die Magennerven. Macht einen fit für den Sport. Was für ein Sport? Na, den Sport. Gibt's da noch einen anderen Sport? Neu hier, hm? Bin seit 6 Monaten hier. Du solltest mal die Show im Apollo sehen, Mann. Da treten 2 Clowns auf, die... Also das ist direkt was für einen, der 6 Monate hier ist. Sagt der eine Clown, wo krieg ich einen Schießeisen? Da gehst du ins Apollo, Mann, sagt der andere. Nee, sagt der Erste. Das ist doch ein Theater, Mann. Aber da kannst du oben auf dem Balkon, wenn du ganz hinten sitzt. Da stört dich keiner, nicht? Sagt der andere, wieso bloß wegen der Show? Sagt der Zweite, scheiß da auf die Show. Ich denk, du willst ein Schießeisen. Na und, sagt der Erste, will ich auch. Eben, sagt der Zweite, von da oben sehe ich mir eine Show am liebsten an. Doll, die Show sehe ich mir auch an. Bring 20 mit. Groß oder klein? Nicht zu groß, nicht zu klein. Für eine Frau ist 32 ein gutes Alter. Sind Sie es? Hm. Sie wollen eine Frau? Was für eine Frau? Na, ich denke. Ich brauche keine Frau. Also, aber wenn Sie eine Frau brauchen, täten, wie alt müsste sie sein? Ach so. 32. Na also, dann sind Sie doch der Mann. Jimmy schlug das Paket auseinander. Im schwachen Licht schimmerte ihm metallisch der Lauf eines 32er-Revolvers entgegen. Das eiserne Griffstück war verrostet und trug das Emblem einer Eule. Aus den Kammern der Trommel leuchteten messinggelb die Patronen wie tote Vogelaugen. Die Waffe sah im schwachen Lichtschein absolut tödlich aus. Die harten Filzen durch, wenn sie nah genug dran sind. Jimmy hatte keine Angst mehr. Er würde den Bastard umbringen, sollten die anderen dann glauben, was sie wollten. Jetzt waren die Chancen gleich. Er schob den Revolver in den Hosenbund und knöpfte den Mantel darüber zu. Dann verließ er das Kino. Auf dem Türschild aus rostfreiem Stahl stand Matthew Walker. Jimmy saß in der Eingangshalle und wartete. Dann kam Walker. Er stürzte eilig herein, den Hut weit in den Nacken geschoben, die Hände in den Taschen seines Trenchcoats. Als er Jimmy sah, blieb er wie angewurzelt stehen. Er hat den Revolver in der Tasche, dachte Jimmy. Er stand auf und ging steifbeinig zum Ausgang, die Schultern hochgezogen. Sein Rücken war wie ein Brett. Lässig drehte sich Walker um und folgte ihm. Ein Pärchen überquerte die Straße. Als der Bus endlich heranrollte, tauchte Walker plötzlich aus einem Zigarettenladen auf der anderen Straßenseite auf. Jimmy stieg als erster ein, Walker als letzter. Am Madison Square Garden stieg Jimmy um, Walker ebenfalls. An der 145. Straße stiegen sie aus. Hier wimmelte es von Menschen. Jimmy ging langsam den Broadway hinauf. Hier fühlte er sich zu Hause. Er wusste, dass Walker ihn umbringen wollte, aber er würde ihn zuerst erschießen. An der Bordsteinkante blieb er stehen, ließ sein Ehepaar vorbei und sah sich nach Walker um. Aber Walker war verschwunden. Jimmy war wie vom Donner gerührt. Er wusste nicht, was er machen sollte und stand stocksteif auf der Kreuzung, eine perfekte Zielscheibe. Die Kugel, die sein Herz treffen sollte, erwischte ihn an der Schulter und riss ihn halb herum. Er verlor das Gleichgewicht und begann in grotesken Bewegungen zu taumeln. Die zweite Kugel traf ihn in den Rücken, zerschmetterte zwei Rippen und drang in den rechten Lungenflügel ein. Er fühlte, wie sich die Kugeln in seinen Körper bohrten. Er wollte um Hilfe schreien, aber aus seinem Mund kam nur Blut. In letzter Verzweiflung riss er den Revolver raus und feuerte auf der Straßenpflaster. Der Schuss schreckte Walker auf. Er stand zwischen zwei geparkten Autos am Straßenrand. Die Motorhaube des einen Wagen hatte er geöffnet, als ob er etwas am Motor nachsehen wollte. Kopf und Schultern waren nach allen Seiten gedeckt. Den Revolver mit Schalldämpfer hielt er außer Sichtweite unter der Motorhaube. Er feuerte noch einen Schuss auf den Kopf der komisch stolpernden Figur ab. Er fehlte ihn aber. Er hätte den Revolver unter der Motorhaube zurücklassen sollen. Aber er war noch nicht fertig. Es war ein Fehler gewesen, ihr den Revolver zur Aufbewahrung zu geben. Schade. Aber nicht zu ändern. Sie war der einzige Mensch, der noch gegen ihn aussagen konnte. Miss Eva Modjeska, hier ist Sergeant Brock von der Mordkommission. Ich war heute früh bei Ihnen. Ich muss Ihnen noch einige Fragen stellen. Lassen Sie mich in Ruhe. Machen Sie auf, sonst lasse ich mir vom Hausverwalter aufschließen. Das Zimmer war verdunkelt. Eva merkte, wie Linda sie anstarrte. Sie wandte das Gesicht ab. Das Haar hing ihr wirr um den Kopf. Ihr Gesicht war verschwollen, dass ihre Augen kaum zu sehen waren. Die Haut schimmerte in allen Farben. Miss Modjeska, das ist Miss Collins. Ihr Freund wurde vorige Woche am frühen Morgen angeschossen. Seine beiden Kollegen ermordet. Davon weiß ich nichts. Deswegen habe ich Miss Collins mitgebracht. Sie kann Ihnen einiges darüber erzählen. Und Linda erzählte. Eva sank immer mehr in sich zusammen. Brock saß auf der Lehne des Sofas und ließ sie nicht aus den Augen. Sie sehen, er ist ein gefährlicher Mann. Er ist krank. Deshalb haben Sie auch nicht gesagt, dass er Sie verprügelt hat. Ich hatte Angst. Dass er Sie auch umlegt? Nur los, raus damit. Ich will alles wissen. Ich habe die Pistole gesehen. Er hat sie mir gebracht. Ein Päckchen. Er hat gesagt, es ist ein Beweismittel gegen einen Mörder. Ich habe sie gesehen. Er hat gesagt, er will mich als Spionin anzeigen. Ja? Ja, ich bin's, Brock. Was? Wann denn? Schlimm? Er hat ihn umgebracht. Er ist tot. Eva Modjeska stand auf dem Türschild. Walker legte ein Ohr lauschend an die Tür. Von drinnen war kein Laut zu hören. Mit Evas Schlüssel schloss er vorsichtig auf und zog gleichzeitig den Revolver aus der Tasche. Lautlos schlich er durch die Küche. Leise öffnete er mit der linken die Tür zum Wohnzimmer und tastete nach dem Lichtschalter. Die große helle Stehlampe neben dem Sofa flammte auf, ehe er den Schalter berührte. Matt, lass die Waffe fallen. Sei vorsichtig, sonst bist du dran. Ich habe noch den Dienstrevolver. Willst du den auch haben? Nein. Damit wirst du nicht auf mich schießen. Sei nicht so sicher. Eva hat also ausgepackt. Klar. Hast du gedacht, sie hält für immer dicht? Nein. Du wolltest sie jetzt umlegen. Das war die einzige Möglichkeit. Dann hätte nie jemand genau gewusst... Das stimmt nicht. Ich habe schon Bescheid gewusst, ehe die Balkandame gesungen hat. So? Woher denn? Ich habe die Nutte gefunden, bei der du die Nacht verbracht hast. Du hast mir nichts gesagt. Klar. Ich wollte, dass er am Leben bleibt. Woher hast du die Kanone mit? Aus dem Kriminalmuseum. Babyface hat damit Joe Mike umgelegt. Wo hast du sie gefunden? Die Note meine ich. Im Hospital. Du hast dir mit dem Revolver das Gesicht zerschlagen. Matt, bist du krank? Was ist, Jenny? Noch nicht. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, du bist gegen mich. Ich war nicht für dich, ich war für Jenny. Sie ist meine Schwester. Aber meine Frau. Du hättest mich laufen lassen? Meinst du, es ist nett, einen Mörder zum Schwager zu haben? Warum hast du die beiden umgebracht, Matt? Den ersten habe ich rein zufällig erschossen. Ich habe nicht gewusst, dass der Revolver einen so schwachen Druckpunkt hat. Wie hat es angefangen? Ich war besoffen. Ich habe gedacht, die Kerle haben meinen Wagen geklaut. Einfach so oder weil es Neger waren? Einfach so. Du tust mir leid. Du tust mir auch leid. Für Jenny wird es nicht leicht sein. Ich meine den Dienstrevolver. Die werden dich abknallen wie einen tollen Hund. Ich weiß. Walker kippte langsam, ganz langsam vom Stuhl. Dann fiel auch der Stuhl um. Rock erhob sich und starrte verblüfft auf das kleine schwarze Loch zwischen Mads Augen. Mit der Zeit hätte er mich 10-mal treffen können. Mit schweren Schritten ging er hinüber zum Telefon und hob den Hörer ab. Jimmy grinste verlegen aus den Kissen des weißen Krankenhausbettes heraus. 9 Tage hatte Linda warten müssen. Sie war dem Überschnappen nahe gewesen. Sie ließ ihren Pelz von den Schultern gleiten und setzte sich auf den Besucherstuhl. Ich wollte das Schwein umbringen und selbst am Leben bleiben. Was um Himmels Willen erwartest du eigentlich von einem Mädchen? Warum hast du dir nicht helfen lassen? Ich hätte ihn ins Haus locken können, dann wäre die ganze Sache nicht so riskant gewesen. Sind wir eigentlich noch verlobt? Nein, sagte sie. Wieder. Da glaubst du, ich will das alles für die Katz durchgemacht haben? Du verdammter Idiot. Wir brachten Lauf, Nigger, Lauf, ein Hörspiel nach Chester Himes gleichnamigen Roman, in der Funkbearbeitung und Regie von Walter Adler, aus dem Amerikanischen übersetzt von Norbert Wölfel. Es sprachen Luke, Rent Heinz, Fat Sam, Alvin Joachim Meyer, Jimmy, Wolf Roth, Matt Walker, Peter Fricke, Hausmeister, Heinrich Fendel, Frau, Elisabeth Heurich, Brock, Horst Michael Neuze, Hansen, Klaus-Dieter Pittrich, Linda Lou, Angelika Thomas, Mixer, Josef Meinerzhagen, Eva, Elisabeth Endris sowie Ulf Becker, Lothar Ostermann und Gerhard Becker. Die Romantexte las Bernd Lau. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1977.